SWR 2 Hörspiel. Ihr Hauptmann von Köpenick. Ein deutsches Märchen, auf 14 Blätter geschrieben von Karl Zuckmayer. Blatt. Wie der Schuster Wilhelm Vogt auf dem Polizeibüro in Potsdam zu einer Aufenthaltsgenehmigung kommen will. Wir erfahren was über seine Vergangenheit. Schluss ist. Nein. Pardon, Herr Wachmeister. Ich wollte aber nur mal erkundigen. Erstens ist von 12 bis 2 geschlossen. Das können Sie draußen an der Türe lesen. Zweitens bin ich kein Wachmeister, sondern Oberwachtmeister und Reviervorsteher. Das erkennt man an den Knöpfen und am Porte-Pé. Na, dann verzeihen Sie mal, Herr Kommissär. Ich warte nur schon seit 11:30. Drittens, treten Sie mal einen halben Schritt zurück, ja? In einem Amtsraum hat ein Unbefugter so viel Abstand zur diensttuenden Behörde zu wahren, dass er die Aufschrift auf den Aktendeckel mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Pardon, Herr Oberwachtmeister. Ich hab ja ein kurzes Ohr zum Lesen, da brauche ich eine Brille. Und mit dem Amtsgeheimnis, da möchte ich mal ja nicht inkriminieren. Bei sowas sehe ich überhaupt lieber weg. Ich wollte mal nur mal höflichst erkundigt haben, wie das mit meiner nachgesuchten Aufenthaltserlaubnis bestellt ist. Ich warte ja nur Sie heißen? Vogt Wilhelm. Schlick mal rasch die Personalakten U bis Z. Alter? 46 Jahre. Beruf? Schuster. Geboren Klein in? Pincho. Wo wohnen Sie jetzt? Ja, nee, eins. Wieso? Sie müssen doch einen Wohnort angeben nee, können. Nee, kann ich nicht. Na, wo sind Sie denn gemeldet? Hoch, Jan-Jörgens. Ich stehe nämlich unter Polizeiaufsicht. Deswegen bin ich ja hier, weil ich mal hier anmelden möchte. Und davor brauche ich doch zunächst mal der Aufenthaltserlaubnis. Wo waren Sie denn zuletzt gemeldet? Wieder, Jan-Jörgens. Ich komme geradewegs aus der Strafanstalt Litzensee. Aha. Vorbestraft. Wie ich aus den Akten sehe, sogar im Wiederholungsfall. Ja. Was wollen Sie denn hier in Potsdam? Arbeiten will ich. Das kann jeder sagen. Warum haben Sie denn früher nicht gearbeitet? Da, 15 Jahre Zuchthaus. Das ist doch ein bisschen viele von junges Blut. Darüber steht Ihnen kein Urteil zu. Das Strafmaß entspricht immer ganz genau der Schwere des Delikts. Meinetwegen, ist ja nur lange vorbei. Sowas ist nie vorbei. Merken Sie sich das. Was in Ihren Personalakten steht, das ist Ihnen so fest gewachsen wie die Nase im Gesicht. Wer einmal auf die schiefe Bahn gerät... Stimmt. Wieso stimmt? Was stimmt? Das mit der schiefe Bahn, da haben Sie ganz recht. Haben Sie sich denn schon nach Arbeit umgesehen? Ja, das mag ich ja den ganzen Tag, seit ich raus bin. Aber überall wollen Sie Meldepapiere sehen. Und wenn ich Ihnen so ein besseres Geschäft fragen will, da loben Sie, ich will betteln. Da hauen Sie mal gleich raus. Also kommen Sie mal wieder, wenn Sie Arbeit haben, dann können wir weitersehen. Ich bekomme ja keine Arbeit ohne die Anmeldung. Ich muss ja nur erst mal die Aufenthaltserlaubnis... Das schlagen Sie ja aus dem Kopf. Einem stellungslosen Zuchthäusler können wir hier keine Aufenthaltserlaubnis geben. Nachher denken Sie ja gar nicht mehr dran zu arbeiten und treiben sich hier rum. Ich muss doch arbeiten. Von was soll ich denn leben? Das ist Ihre Sache. Sehen Sie zu, dass Sie ein ordentlicher Mensch werden. Wenn einer arbeiten will, dann kriegt er auch Arbeit. Nee. Das ist nun ein Karussell. Wenn ich nicht gemeldet bin, kriege ich keine Arbeit. Und wenn ich keine Arbeit habe, dann darf ich mir nicht melden. Dann will ich lieber wieder raus. Dann geben Sie mal einen Pass mit Grenzvisum, den ich rüber kann. Dafür sind wir hier nicht zuständig. Wenn Sie einen Pass wollen, dann müssen Sie sich an Ihre Heimatbehörde wenden. Da war ich ja gerade gewesen. Aber da haben Sie mir doch ja nicht angehört. Nee, da geht nicht mehr hin. Nein, regen Sie sich mal nicht auf aber hier. Ich kriege mir ja nicht auf. Ich will nur ein Papier haben. Ein Papier, das ist doch mehr wert als die ganze menschliche Konstitution. Das brauche ich ja weniger als das tägliche Brot. Jetzt mache mal einen Punkt. Ja, wenn ich keine Meldung kriege und nicht hier bleiben darf, dann will ich doch wenigstens einen Pass haben, den ich raus kann. Der kann ja nur mit der Fiese nicht in die Luft baumeln. Der kann doch nur ein Gehängter. Ich werde Ihr Gesuch um Aufenthaltserlaubnis weitergeben. Geben Sie mal lieber einen Pass. Mann, Sie haben immer noch unklare Vorstellungen über die Zuständigkeitsgrenzen. Schluss jetzt. Da möchte ich Ihnen vorschlagen, dass Sie mal gleich express wieder in die Plätze zurücktransportieren lassen. Raus! Jetzt wird er auch frech hier. Scheren Sie sich raus! Nun nicht. Ich sehe schon. Gesehene Mahlzeit. Frechheit, sowas. Zweites Blatt. Der Hauptmann von Schlettow probiert bei A. Wormser, königlich preußischer Hoflieferant, seine neue Hauptmannsuniform an. Von dieser Uniform wird noch viele die Rede sind. Der Schuster Wilhelm Vogt erscheint im Laden. So. So. Tja, hier noch. So. Nee, Wapschke. Mit der Uniform, da stimmt was nicht. Hä? Da ist was nicht in Ordnung. Das habe ich ein Gefühl. Oh, Herr Hauptmann, mit dem Gefühl, das ist so eine Sache. Das ist ja kein Gefühl. Das ist nur die Neuheit. Nee, Wapschke, machen Sie mir nichts vor. Von vorn ist ja nichts zu wollen. Aber hinten. Hä? Hinten. Hinten? Na, sehen Sie sich mal die Gesäßknöpfe an. Die sitzen bestimmt nicht vorschriftsmäßig. Aber Herr Hauptmann, ich sage Ihnen, wie angewachsen. Man könnte meinen, Sie wären mit Gesäßknöpfe auf die Welt gekommen. 6,5 Zentimeter Abstand. 6,5 Zentimeter ist Vorschrift. Was da? Sind mindestens 8. Widersprechen Sie nicht, das habe ich im Gefühl. Na, Herr Hauptmann, so genau wird es ja keiner nachmessen. Die Gesäßknöpfe werden geändert, Wapschke. Da müsste man nur die ganze Schoßfalte auftrennen und dann stimmt das wieder in Detailien. Sehen Sie, Wapschke, bei Ihnen merkt man auf Schritt und Tritt, dass Sie nicht gedient haben. Als Schneider sind Sie vielleicht tipptopp, aber als Mensch, da fehlt Ihnen der Schliff, der Schnick, der Benimm, die ganze bessere Haltung. Was ist denn nun wieder los? Ah, guten Morgen, Herr Hauptmann. Guten Morgen, Herr Wormser. Also, Herr von Stetter, ärgern Sie sich nicht über den Pojas, der ist nicht normal, aber einen besseren Zuschneider finden Sie in ganz Deutschland nicht. Wapschke, halten Sie den Rand, ich sage Ihnen immer wieder, bei der nächsten Schnodderigkeit fliegen Sie raus. Also famos sehen Sie aus, Herr Hauptmann. Das macht der Dienst, das macht die frische Luft, das macht des Kaisers Garde, was? Dann zeigen Sie mal her, lassen Sie sich mal bewundern. Wo sitzt der Schaden, wo liegt der Hund begraben, das wollen wir gleich haben, was? Ich weiß nicht, Herr Wormser. Mit der Uniform ist was nicht richtig. Ich habe so ein komisches Gefühl im Genick. Und die Gesäßknöpfe sitzen auch nicht vorschriftsmäßig. Also ich werde die Sache untersuchen, Herr Hauptmann. Sie sollen sich persönlich überzeugen. Babschkes Maßbuch. Maßbuch. Hier, bitte sehen Sie, Herr von Schlettow, im Maßbuch steht's. Knöpfe, Abstand 6,5 Zentimeter. Stimmt's oder habe ich recht? Nur was wollen Sie mir? Es steht schon da. Sitzt aber nicht. Messen Sie es nochmal nach. Babsch gegeben das Zentimetermaß. Was will denn der Mann an der Glastür? Schauen Sie doch mal nach. Ja. Dann läuft er wieder weg. Sehen Sie, Herr Hauptmann, wenn man es genau nachmisst, da haben Sie recht. Also von Ihnen, da möchte ich erschossen werden. Sie treffen den Flohstich mittenbang in der Mitte. Die Knöpfe sitzen um 0,5 Zentimeter zu weit, Babsch. Das habe ich im Gefühl. Das habe ich gleich gesagt. Lachen Sie nicht, Babschke. Sie denken, das ist eine Kleinigkeit. Ist auch eine Kleinigkeit. Aber an den Kleinigkeiten... Daran erkennt man den Soldaten. Darauf ist alles aufgebaut. Da steckt ein tieferer Sinn drin, verstehen Sie? Genau dieselbe Sache wie mit dem Stechschritt. Leute glauben immer, es ist Schikane. ist keine Schikane. Steckt auch tieferer Sinn drin. Das muss man doch kapieren, verstehen Sie? Meine Rede, Herr Hauptmann, meine Rede. Was sage ich immer? Der alte Fritz, der kategorische Imperativ und unser Exerzierreglement, das macht uns keiner nach. Das und die Klassiker, damit haben wir es geschafft in der Welt. Ne? Nun kommt er auch noch in mein Geschäft. Was wollen Sie denn? Haben Sie was abzugeben? Nee, ich wollte nur fragen. Na was denn? Ach, ich dachte, ich hab die Stiefeln in Ihrem Schaufenster gesehen und da dachte ich... Ne? Dann reden Sie doch. Mist, ich sehe lieber wieder. Was will denn der? Sieht ja aus wie eine Leiche auf Urlaub. Ich weiß nicht, vielleicht will er sich eine Gardeuniform bestellen. Ist ja tadellos, Wormser, einfach zum Piepen. Das ist nämlich so, Herr Wormser, dass man müssen die ganze Schussfalte oft drin, an der die Gesäßknöpfe angesetzt sind, und dann stimmt das wieder in der Taille nicht. Also, Herr Hauptmann, wegen der paar Millimeter, da werden Sie sich den schönen Stoff nicht verschnipseln lassen. Vorschrift ist Vorschrift, aber damit kann Ihnen ja nur wirklich nichts passieren. So? Kann mir nichts? Na, und wenn ich nur unter Linden Majestät begegne und Majestät zieht Zollstöckchen aus der Tasche, misst mir Gesäßknöpfe nach? Und was denn? Dann wird er Sie fragen, von wem haben Sie den Rock? Sagen Sie, vom Wormser aus Potsdam. Was wird er rufen von meinem lieben Wormser? Bei dem lasse ich ja selbst arbeiten. Also dann sind die Knöpfe richtig und mein Zollstock ist falsch. Ist ja enorm von meinem lieben Wormser. Tadellos. Da ist ja der Mensch schon wieder. Was wollen Sie denn? Ich dachte nur... Wollen Sie was? Was haben Sie denn hier zu suchen? Ich wollte mal nur mal erkunden... Also raus, hier wird nicht gebettelt. Nee, das wollte ich nicht. Moin. Ja, gelacht. Am hellen Tag in mein Geschäft. Also die Kerle, die sind heutzutage so frech, so frech wie das Schweiß. Regen Sie sich nicht auf, Wormser, lassen Sie lieber die Gesäßknöpfe versetzen. Erledigt, Herr von Schlettow, erledigt. Wenn Sie wünschen, wird gemacht. Am Montag haben Sie die neue Uniform mit vorschriftsmäßigen Gesäßknöpfen. Sind Sie nur zufrieden? Vielen Dank, Herr Wormser. Wenn ich mir eine neue Montur bauen lasse, dann muss nur alles tadellos in Form sein. Da habe ich meine Freude dran, verstehen Sie? Guten Morgen. Moin, Herr Hauptmann. Moin. Moin, moin. Moin. Im dritten Blatt von dem Märchen lesen wir, wie der Schuster Wilhelm Vogt mit Kalle im ganz finsteren Zeitgenossen im Café National Pläne schmiedet. Später setzt sich eine junge Dame bei ihnen. Der Hauptmann von Schlettow kommt in Zivil zum Billardspielen und alle werden sie in eine Keilerei verwickelt. Ist eine Nummer, Kalle. Ja, wisst doch. Sehr eine hohe Nummer. Aber eine ganz ungerade. Mensch, das muss doch Sinn heutzutage. Sonst verreckst du im Stehen und verhungerst vor ein Delikatessengeschäft. Wenn Sie hier rumsitzen, müssen Sie auch was verzehren. Sie schlauer. Gerade ganz genau deswegen sitzt man nämlich hier rum. Zwei Cognac. Nee, von mir nicht. Ich möchte einen heißen Kaffee. Zwei Cognac. Wilhelm, du bist in hier. Vor einem heißen Kaffee kannst du selber blechen. Hast du Kies? Jetzt sind die letzten Marokkaner. Und wenn sie abgestorben sind? Dann kann ich immer noch mir einen Anzug verkaufen. Der ist auch noch ein Schnieger. Mensch, mach das nicht. Bleib in Schale, Mensch. Ich kann dir sagen, Schale ist alles. Wenn du mal so rumlaufst wie Ecke, dann ist nichts mehr zu wollen. Warte, denn du bist auch noch ein ganz schöner Jüngling. In Potsdam, da habe ich so einen Klamottentempel gesehen. Junge, Junge, da kannst du den Kaisersrock vom blauen Lappen kaufen. Mit dem ganzen Klimbim. Was meinst du? So ein Uniformgeschäft. Ich bin mal rein und wollte auf Arbeit fahren, wie in den hohen Lackstiefeln in der Auslage. War aber nichts. Was willst du denn da? Arbeiten? Ja. Da wird plötzlich Geld verdient. Mensch, ich bin noch ein Gelernter. Oh, ich habe kein Verständnis vor. Ich werde ein Ding drehen. So ein Ding. Und dann habe ich vor ein paar Jährchen ausgesäugt. Das wird nichts, Kalle. Wenn du ein Ding drehen willst, so ein richtig großes Ding, dafür musst du einen Kopf haben. Den hast du nicht. Zwei Kaffee, zwei Cognac. Nee, ich probier's noch mal in so eine neue Schuhfabrik. Na, Prost. Auf dem Lichtermarkt kann ich das nicht vertrauen. Ich bin überhaupt kein Alkohol gewöhnt. Ich auch nicht. Aber ich gewöhn mal dran. Unser Eins, was so lange im Sanatorium gesessen ist, der muss sich nur erst mal ein bisschen aufbauen. Wie meinst du das? Die Hauptsache ist, dass der Mensch nach hinten hoch kann. Kipp doch mal um. Hast du ja keinen Blutdruck mehr? Naja, das ist schon wahr. Man möchte ja auch mal wieder Mensch sein, ne? Aber das kostet eine Kleinigkeit. Ich glaube, zu zweit das Bär. Wie viel hast du noch? Mal. 2,50 und ein paar Pfennige. Sag ich mal hier, wollen wir 10? Tatchen! Na, Schmieße? Wie ist denn? Wie soll denn sind? Am Abend ist Duster, ein Zylinder brennt kein Licht. Liebe Fräulein, kommst du mal ein bisschen näher? Wisst ihr was? Ich sag immer, morgen Stunde ist aller Laster Anfang. Du meinst wohl, Müßiggang hat Jolt im Munde, was? Du, die ist richtig. Ja. Hab dir gesagt, die ist Jolt richtig. Du bleib doch mal, wo willst du denn schon wieder hin, Mäuschen? Wohin? Auf Toilette. Muss nicht gleich sein. Na, Alterchen, wie fall ich dir? Mensch, Wilhelm, du hast eine Eroberung gemacht. Halt sie fest, solange es noch warm ist. Kusch, Kleiner, verschluck dir mal nicht. Bist wohl ein bisschen doof, was? Und der 5 Mark pro Nase ist bei mir nicht zu machen. Und das sag ich immer gleich, damit keine Gereiztheiten aufkommen. Na ja, Mama, das ist so ein bisschen happig, ne? Was handeln willst du? Noch dazu an Sonntagvormittag, wo ein anständiger Mensch in die Kirche geht? Oder bei der militärischen Platzmusik? Siehste, Kalle. Schnauze, Mensch, misch doch mal hier nicht rein, das verstehst du nicht. Sehen Sie, Fräulein, hier sind zwei ganz armselige, geknickte Unschuldsilien. Wir kommen nämlich direkt aus den Plätzen. Da haben wir jahrelang gesessen, Mutterseelen alleine. Bei Wasser und Brot. Na, nur flenn mal hier nicht, das hat ja keinen Zweck. Wenn ich je, da jeg mit Großvater. Das ist mal was anderes. Das ist auch ein feiner Mensch. Mit denen seine Brille, da kann man sich doch gebildet unterhalten. Nicht wahr, Ollerchen? Also, Wilhelm, das kannst du nicht machen. Das ist jene Vereinbarung. Das kannst du nicht machen, Wilhelm. Du hast doch schließlich einen Funken Ehrgefühl im Leib. Nee, Kalle, das mach ich doch auch nicht. Das kann ich nicht machen, Fräulein. Guten Morgen! Guten Morgen, Herr Doktor! Morgen, Morgen! Trostlos, dieser Ausschank. Sagen Sie mal, kennen Sie alle diese Damen persönlich? Die meisten beruflich. Ich bin doch Assistent im Frauenkloster in der Charité. Naja, da lernt man so manches kennen, wissen Sie? Sie als Mediziner, Sie haben es doch bedeutend leichter. Mit dem Anschluss ans andere Geschlecht. Na hören Sie mal, ein Offizier wie Sie, der sticht doch alles aus. Jung, adelig, Garde, was wollen Sie denn mehr? Ja, in Uniform, da geht's ja, da macht man Figur. Das gibt einen kolossalen Halt, da ist man ein ganz anderer Kerl. Wissen Sie, in Staatsbürgerkluft, da komme ich mir immer vor wie eine halbe Portion ohne Most. So ein Lokal wie hier, der ist nun mal mit Uniform nicht möglich. Aber wenn hier nicht die quicksten Billardfritzen von Berlin und Umgebung zu treffen wären, dann käme ich ja gar nicht her. Ja, das ist doch ganz harmlos. Ist doch keine Räuberhöhle. Ja, aber für Militär verboten eigentlich. Was nehmen wir? Wie üblich. Ober? Ja? 2 doppelte Allasch. 2 doppelte Allasch sofort. Also, ich habe mir beim Wurm seine neue Uniform geleistet. Ich sage Ihnen, ein Glanz wie so ein frisch gestriegelter Rappenhals. Unerhört! Was fällt denn dem Kerl ein? Hier ist für Militär verboten. Ein Mann vom 3. Garderegiment zu Fuß. Ein alter Soldat mit der Schützenschnur. Seien Sie vernünftig, Schletto. Mischen Sie sich nicht rein. Sie sind ja hier in Zivil. Das kann ich nicht mit ansehen, sowas. Das kann ich nicht mit ansehen. Oberzahl! Sie, Herr, nehmen Sie mal die Finger von der Dame. Die Dame ist meine Braut. Was für ein kleiner Webefehler, was? Hören Sie nicht, Jolla Bierplanscher? Haben Sie nicht gesehen, dass die Dame an meinem Tisch gesessen ist? Was will denn das kleine Kamuffel? Dem soll ich wohl mal eine Eisbeere knicken. Lassen doch, der hat ja Bohnen gefrühstückt. Mensch, ich leg dann 5-Mark-Stück in dein dämliches Gesicht, dass du 4 Wochen dran zu wechseln hast. Das kannst du gleich haben! Du Sau. Ah! Ist dir mal kalt? Kalt mal weg dir! Mit dem Bier in die Sicht des Schütten! Jetzt kommt auch noch das Käsemesser! Jetzt lass mal ruhig stecken, oder Hammel! Ist ja doch nicht schlecht! Jetzt geht's zu weit! Das kann ich nicht mit ansehen! Was fällt Ihnen denn ein, Mann? Ich lasse Sie abführen! Wieso? Kommen Sie doch zu sich, Mensch! Sie sind Soldat! Pfaffe weg! Jawohl! Bin ich! Soldat bin ich und deshalb hast du mir überhaupt nichts zu sagen. Folgen Sie mir. Ich bin Hauptmann im 1. Garde-Regiment. Das kann jeder sagen. Von mir bist du ein ganz dämlicher Zivilist. Sie verlassen sofort das Lokal. Nehmen Sie die Knochen zusammen. Ein ganz dämlicher Zivilist. Jeder nach Hause und zieht da um. Dann kannst du mir was erzählen. So nicht, Milligan. So nicht. Sie folgen mir oder ich hole die Polizei. Los, fahrt's. Guten Mist, sonst hau ich da hin in die Fresse. Ich lass mich nicht anrühren. Was? Polizei! Polizei! Und ich schieb ihm Saures. Halt, jawohl. Das ist doch. Lass den Soldaten los. Nehmen Sie den Mann fest, Herr Wachtmeister. Bringen Sie ihn auf die Wache. Los, beide mitkommen. Was fällt Ihnen denn ein? Der Mann hat mich angegriffen. Ich habe ihn zur Rede gestellt. Ich bin Hauptmann im 1. Garde-Regiment. Das kann jeder sagen. Ohne Charge bist du von mir ein ganz dämlicher Zivilist. Vorwärts, beide mit. Das ist doch nicht möglich. Das ist möglich, Herr Hauptmann. Ich kann legitimieren. Das hilft nicht, das war eine Hauerei. Es müssen beide mit. Was? Los! Siehste, Kalle, was habe ich immer gesagt? Wie der Mensch aussieht, so wird er angesehen. Auf dem 4. Blatt von dem Märchen können wir lesen, wie Wilhelm Vogt auf Arbeitssuche ist, aber nirgends genommen wird. Warum, werden Sie gleich hören. Wo haben Sie dient? Beim 1. Leibwehrregiment, Herr Prokurist. Aha, Feier. Recht so. Wann haben Sie dient? 1899 auf 1901, Herr Prokurist. Und mit welcher Charge sind Sie abgegangen? Als Gefreiter der Reserve, Herr Prokurist. Und der Mann? Wie heißt der Mann? Der Mann kann beschäftigt werden. Zeigen Sie mal die Papiere. In Ordnung. Morgen früh treten Sie an. Schuhfabrik Axlottl, Tempelhof. Zu Befehl, Herr Prokurist. Sehen Sie, Hirschberg, Sie müssen mit den Leuten nur militärisch reden. Dann bekommen Sie knappsten und klarsten Auskünfte. Der Nächste... Wo haben Sie dient? Bei verschiedenen Handwerksmeister. Und den habe ich meine staatliche Schuhfabrikation ausgebildet. Ich meine, wo haben Sie gestanden? Gestanden? Ich habe nur gesessen. Da waren Sie ja nie Soldat? Nee, dazu bin ich gar nicht gekommen. Ich bin nämlich vorbestraft. Das sage ich lieber gleich, als dass es nachher rauskommt. Ich denke mir, bei der Industrie, da sind Sie großzügig. Ich bin Spezialist in Maschinenarbeit. Na, zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Was ist denn das? Das sind doch keine Papiere. Der Gefängnisdirektor hat mal gesagt, wenn Sie arbeitswillig sind, dann kriegen Sie auf die Empfehlung mehr Arbeit, als Sie leisten können. Sie müssen eine polizeiliche Anmeldung vorweisen. Oder einen Pass. Das geben Sie mal nicht auf der Polizei, solange ich keine Arbeit habe. Ohne ordentlich Papier kann ich Sie nicht einstellen. Wo gehen wir denn da hin? Hier herrscht Ordnung. Jeder Mann muss seinen Stammrollen aus so in Ordnung haben. Wenn Sie gedient hätten, wären da den Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe gedacht, hier wäre eine Fabrik. Ich hab nicht gewusst, dass das hier eine Kaserne ist. Auf! Alter Mensch! Da unerhört sowas! Sehen Sie, Herr Speicher, da haben Sie es. Ich weiß genau, warum ich nur gediente Leute bevorzuge. Der Nächste, wo haben Sie dient? Auf das nächste Blatt erfahren wir was von den traurigen Folgen der Keilerei im Café National. Hauptmann von Schlettow musste Uniform ausziehen. Und nun, mein lieber Delzert, danke ich Ihnen nochmals für alles. Sie waren tadellos. Es hat immer auf die Sekunde geklappt. Sie kommen jetzt zur Kompanie zurück und Sie werden auch dort wieder Ihre Pflicht tun und die Zufriedenheit Ihres neuen Vorgesetzten erringen. Das erwarte ich von Ihnen. Herr Hauptmann, ich kann das ja nicht begreifen. Das geht Sie auch gar nichts an. Wenn einem Offizier sowas passiert, in einem öffentlichen Lokal in eine Prügelei zu geraten, da gibt's nur eine Konsequenz. Abschied nehmen. Verstanden? Herr Hauptmann, waren immer so gut. Nehmen Sie sich zusammen, Delzert. Sie sind doch ein Mann. Adieu. Oh, raus! Adieu, Herr Hauptmann. Verzeihen, Herr Hauptmann, wenn ich nochmals... Da ist der Schneider mit der neuen Uniform. Soll ich ihn rein... Lassen Sie ihn reinkommen. Herr Hauptmann, da ist er. Also ich kann Ihnen sagen, wenn Sie die nur anziehen, also da werden Sie kein Gefühl mehr haben. Ja, zeigen Sie mal her. Ja, hier ist er. Gesäßknöpfe, stimmen. Ja, jetzt ist in Ordnung. Ja. Das sehe ich auf den ersten Blick. Ja, oh, da haben wir ein mächtiges Stück Arbeit mit gehabt, Herr Hauptmann. Da muss man die Schoßfalte aufbrennen und dann stimmt das wieder in Detailien nicht. Geben Sie mal her. Ja. Reinschlüpfen will ich wenigstens mal. Ein Kunstwerk, Herr Hauptmann. Das ist kein Rock mehr. Das ist ein Stück vom Menschen. Das ist eine bessere Haut sozusagen. Wirklich tadellos. Da reißt der Spiegel die Knochen zusammen. Man hört es ordentlich knacken. So, und nun ziehe ich sie wieder aus. Und Sie tragen das mal ins Geschäft zurück und fragen Herrn Worms, ob er die Uniform in Kommission übernehmen will. Kann sie nicht brauchen. Wenn er sie nicht loskriegt, komme ich natürlich dafür auf. Für die Differenz auch, selbstverständlich. Ja, wieso denn, Herr Hauptmann? Sie wollen die schöne neue Uniform... Plan geändert, Trapschke. Werde mal ein bisschen Landwirtschaft betreiben. Hatte schon immer sowas vor. Bin in der Erbschaft gemacht. Kornklitsche, Pferdezucht. Ist ja viel besser. Aus mit dem bunten Rock. So, dann packen Sie es ein. Herr Hauptmann, sollten sich das nicht so zu Herzen nehmen. So denn? Ich meine nur, das Militär ist ja sehr schön. Aber es ist ja wirklich nicht das Einzige auf der Welt. Die Welt ist groß. Und jeden Morgen geht die Sonne auf. Wenn einer jung ist und gesund und gerade Knochen hat, na, ich meine, wenn einer ein richtiger Mann ist, das ist doch die Hauptsache, nicht? Na, gehen Sie mal. Schönen Gruß an Herrn Wormser. Dankeschön. Na, ich meine, das ist doch die Hauptsache, Herr Hauptmann. Vielleicht. Vielleicht hat er recht. Nee, pfui. In der Herberge zur Heimat, wo Wilhelm Vogt und Kalle pennen, hecken die beiden finstere Pläne aus. Wollen wir Fettleber machen, Wilhelm? Hier hast du eine Arzak niederin. Nee, Kalle, ist mal alleine. Ich hab keinen Hunger. Dir steckt was in der Nase, Mensch, das zieht er da an. Ich werde dich halten, das weißt du. Sei leise, damit die anderen nichts merken. Wenn's du mitmachst, Kalle, dann wär das ein Masseltop. Alleine komm ich nicht rin. Was denn? Wo denn? Steckt Pinke Pinke drin? In Potsdam. In Polizeirevier. Was willst du denn in Potsdam auf Polizeirevier? Da ist doch nichts zu holen. Kalle, da haben sie mein ganzes Vorleben in den Personalakten. Da brauche ich nur aufzuschlauen und der Frau. Das habe ich scharf ausbaldowert. Da haben sie auch einen ganzen Schrank voll richtige schöne Pässe da liegen. Zu überschreiben oder verlängern. Und Dienststempel und Stempelpapier. Da findest du alles, was du zum Leben brauchst. Ist da auch eine Kasse in? Ja, bist du, Mensch. Da würde auch eine Kasse sein. Nur klar ist da eine Kasse. Da ist auch ein Gerichtsvollzieher und eine Gemeindesteuer bei. Wenn keine Kasse ist, dann mag ich nicht mit. Der Kasse, die kannst du ja nur alleine behalten. Da will ich ja nichts von haben als ein Billett an die böhmische Grenze. Das kostet nicht viel. Ich muss mir das überlegen. Mir geht das immer im Kopf rum. Wenn ich einen Pass habe und über die Grenze bin, dann mache ich einfach zu Fuß weiter. Da kommt das böhmische Riesengebirge. Das ist groß. Ich geh nicht mehr tippeln. Ich hab immer gleich böse Fiese. Es geht auf Herbst, Wilhelm. In September ist immer schön. Und in der Täler dreschen sie das Sommergetreide aus. Da wird noch Hand gedroschen. Da hast du leicht was zu tun von einer Suppe und einem Happenbrot. So ein Hundeleben. Sagt das nicht? Da bist du frei. Dafür kannst du auch mal frieren. Und da hast du immer einen Weg vor. Und wenn es regnet, denkst du, morgen ist es besser. Du, wenn ich erst raus bin. Auf Platz 7 erfahren wir was über die schöne Uniform von Herrn Hauptmann von Schlettow. Sie findet einen Abnehmer. Na, was ist denn mit der Uniform von Herrn Hauptmann von Schlettow? Ich wollte sie in ein Schaufenster hängen, bis wir mal einen für finden. Wozu haben wir nur die ganze Arbeit mit den Gesäßknöpfe gemacht? Bezahlt war sie auch noch nicht. Na, jetzt brauche ich wenigstens nicht zu mahnen. Schade, der Schlitter, das war so ein ordentlicher Mensch. Hängen Sie sie mal hin. Guten Morgen, Herr Dornier. Guten Morgen, Herr Einjähriger. Ach Gott, wie war doch rasch der Name? Obermüller, Dr. Obermüller aus Köpenick. Richtig, richtig. Verzeihen Sie, lange nicht mehr gesehen. Und was wird gebraucht, Herr Doktor? Nun, es handelt sich diesmal um... Darf ich raten? Kann man gratulieren? Sind wir soweit? Na, kann ich raten? Allerdings, der Bataillonsadjutant hat mir heute mitgeteilt, dass meine Ernennung zum Leutnant der Reserve soeben erfolgt ist. Oh. Es kam mir etwas überraschend. Ich muss nun sehen, wie ich mit der Equipierung fertig werde. Sie müssen mir da helfen, Herr Wormser. Recht so, recht so. Also das muss ein schönes Gefühl sein, wenn man auf einmal mit Herr Leutnant angeredet wird. Das schmeichelt den Gehörknöchelchen. Ne? Wissen Sie, ich sage immer, vom Gefreiten aufwärts, da beginnt der Darwinismus. Aber der Mensch, der fängt erst beim Leutnant an. Na, ist nicht so, ist nicht so? Das möchte ich nicht gerade behaupten, aber für meine Laufbahn ist es natürlich außerordentlich wertvoll. Ich wollte ja eigentlich in die Politik gehen. Aber dazu gehören ja Mittel. Oh, Beamter ist auch immer sehr schön. Gewiss doch, man kann gut vorwärts kommen. Ich bin jetzt schon im Köpenicker Stadtmagistrat. Wenn ich Glück habe, kann ich mal Bürgermeister von Köpenick werden. Na, also wenn Sie es so eilig haben, schlüpfen Sie doch mal in den Rock rein, Babschkin. Geben Sie doch mal her, die Uniform. Ja. Also die müsste Ihnen gerade passen. Das ist ja ein Hauptmannsrock. So weit sind wir noch nicht, Herr Wormser. Kommt noch. Also wir müssten nur ein paar kleine Änderungen machen und andere Achselstücke. Dann so. Ist die Sache bomb. Nun knüpfen Sie doch mal zu, Babschkin. Bitteschön. Sitzt, als wäre sie vor Ihnen zugeschnitten. Ja. Nur um die Hüften, da ist sie ein bisschen knapp. Wapschke. Ja, ich habe etwas starke Hüften. Das ist eine Berufskrankheit sozusagen. Das macht die sitzende Lebensweise. Also ich will Ihnen mal was sagen. Die Uniform, die nehmen Sie. Eine neue dauert 8 Tage. Drunter ist nichts zu machen. Das ist mir sehr lieb, Herr Wormser. Meine Mutter kommt nämlich morgen zu Besuch. Ich habe ihr depeschiert. möchte ich natürlich gern... In Uniform, freilich, so selbstverständlich. Die Frau Mutter wird erfreut haben an so einem Strandleitner. Ja. Meine Mutter legt nämlich großen Wert. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Baums. Auf Wiedersehen, Herr Leutnant. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, der hat's geschafft. Was heutzutage nicht alles Offizier wird, nehmen Sie sich ein Beispiel, Wapschke. Das Blatt 8 enthält ein sehr trauriges Kapitel. Die Sache mit dem Polizeirevier ist schiefgegangen und Wilhelm Vogt bekam 10 Jahre. Die brummt er in der preußische Strafanstalt Sonnenberg ab. Da ist heute große Festivität. Hören Sie mal hin. Bis hierher. Jahrestages unseres großen Sieges bei Sedan eine Stunde vaterländischen Unterrichts abgehalten. Ich will annehmen, dass dies ein laut aufrichtiger Freude war. Abzählen! 1, 2, 3! Nochmal! Putritschke schläft! 1, 2, 3! 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Recht so, das klappt schon ganz vorzüglich. Also zur Feier des heutigen Tages. 1 bis 7 Kavallerie, 8 bis 12 Artillerie, 13 bis 24 Infanterie, der Rest Genietruppen, 3 und Sanität. Setzt euch! Wie ihr wisst, schreiben wir heute den 2. September. Da fällt mir übrigens ein, morgen am 3. September findet doch eine Entlassung statt. Wer ist das gleich? Inge. Ah, Sie sind das Vogt, nicht wahr? Jawohl, ja. Wie lange waren Sie jetzt bei uns? 10 Jahre, Herr Direktor. Weswegen sind Sie eigentlich hergekommen? Wegen Einbau ins Potsdamer Polizeirevier. Ich wollte mal da... Ja, richtig, richtig. Nur, lieber Freund, Sie haben sich durch eine untadelige Führung und durch Ihre Arbeitsamkeit die Schätzung Ihrer Vorgesetzten erworben. Hoffen wir das. Aber darüber wollen wir uns morgen noch unterhalten, nicht wahr? Gerne, Herr Direktor. Also, wir haben uns hier zusammengefunden zur Feier des 2. September... des Gedenktages der Schlacht bei Sedan im Kriege 1870 bis 71. Viele unserer Mitbürger gedenken heute in stolzer Freude eines ihrer Anverwandten, der diesen Sieg miterringen half. Auch ich hatte das unvergessliche Glück, als junger Kriegsfreiwilliger an diesem großen Tage vor dem Feind zu stehen. Vielen von euch war es leider durch frühe Schicksalsschläge versagt, diesem Heer anzugehören. Was euch dadurch an hohen Werten verloren gegangen ist, habe ich immer nach besten Kräften mich bemüht, euch hier an der Stätte neuer Erziehung und neuer Wegweisung, soweit es angängig ist, zu ersetzen. Manch einer, der vor Antritt des Strafvollzugs noch keinen Unteroffizier von einem General unterscheiden konnte, verlässt diese Anstalt zwar als ein Ungedienter, aber mit dem Wesen und der Disziplin unserer deutschen Armee hinlänglich vertrauter Mann. Wie ihr wisst, war es mir persönlich vergönnt, an der Erstürmung der außerordentlich wichtigen Höhe 101 teilzunehmen. Über die Stärke und die Einteilung der verschiedenen Truppenverbände seid euch hoffentlich noch im Klaren. Wie ist die Gliederung eines Armeekorps beschaffen, Bulke? Ein Armeekorps besteht aus 2 Infanteriedivisionen, die Division zu je 2 Brigaden Infanterie, einer Kavallerie und einer Artilleriebrigade. Die Brigade besteht aus... Danke, na, Sie waren Soldat, das merkt man. Aus wie viel Kompanien besteht ein kriegsstarkes Infanterieregiment, Pudritzki? Ist sich sehr verschieden, Herr Direktor. Und sind Sie lernen's nie, setzen Sie sich. Wer weiß es? Gut, Vogt, Sie brauchen es nicht zu sagen, ich will Ihnen eine schwerere Frage stellen. Was versteht man unter einer Kavalleriedivision? Eine Kavalleriedivision ist eine selbstständige Formation, welche direkt der Armee unterstellt ist und über deren Einsatz das Armeekommando je nach Lage verfügt. Sie besteht aus 3, manchmal 4 Kavallerieregimentern, die in einer Abteilung berittener Feldartillerie zur Unterstützung beigegeben ist. Bravo, Vogt! Sehr gut, der Vogt. Sie haben hier ordentlich aufgepasst und auch was gelernt. Sie werden sehen, dass es Ihnen im späteren Leben einmal von Nutzen sein wird. Sie übernehmen jetzt die Führung der Sturmregimenter. Euer Herr Direktor. Bulke, Sie markieren die bayerische Kavalleriedivision. Vogt stellt das 2. und 3. westpreußische Grenadierregiment dar. Kommen Sie hier rüber. Hier, wo der Stuhl steht, ist eine Bodenfalte. Rechts davon, wo der Tintenfleck auf dem Boden ist, ein Sumpf. Die Artillerie geht unterhalb des Podiums in Deckung. Da, wo ich stehe, ist die Hauptmacht des Feindes. Es ist 11 Uhr vormittags. Bumm. Ein weißes Wölkchen steigt auf. Was bedeutet das, Bulke? Bumm. Schlecht Wetter, Herr Direktor. Aber Bulke, von Ihnen hätte ich eine andere Antwort erwartet. Bumm. Es handelt sich natürlich um das Mündungsfeuer feindlicher Artillerie. Bumm. Verzeihung, Herr Direktor. Sie hatten das letzte Jahr gesagt, dass es um 11 Uhr an zu trippeln anfängt. Bumm. Haben Sie gemeint? Richtig, Bulke, richtig. Das macht die Sache wieder gut. Ich wusste doch, dass Sie aufpassen. Ein vorübergehender leichter Strichregen hat die Sicht etwas erschwert, aber gegen Mittag hält es sich wieder auf. Bumm. Während nun die Kavallerie in leichtem Trab in Richtung auf die Windmühle zuvor rückt. Bumm. Los, los, los! Nein, mehr hier rüber! Bumm. Sie kommen ja mit Ihrem rechten Flügel ins Sumpfgelände. Bumm. Was tun Sie da? Bumm. Ich halte mir bereit und lasse auf alle Fälle mal ein Regiment ausschwärmen. Bumm. Das Kommando jedes durch meinen Stabstrompeter. Bumm. Bravo, Vogt. Sie erfassen die militärische Situation, als wären Sie selbst dabei gewesen. Wo haben Sie das nur her? Das hat ein Preise im Blut, Herr Direktor. Hervorragend, Vogt. Beispiel geben. Das ist diejenige denkende Selbstständigkeit des Unterführers, Bumm. Die im Ernstfall benötigt wird. Ein Jammer, dass es zu Bumm. Spät ist, Vogt. Sie sind der geborene Soldat, trotz Ihrer Ruhmeile. Aber jetzt setzt sich die Kavallerie in Galopp und geht zur Attacke über. Vorwärts, Blatt. Die Hauptmannsuniform hat auch bei Herrn Obermüller, Bürgermeister Obermüller, ausgedient. Sie findet ihren Weg zurück zu Herrn Baumser. Fräulein! Fräulein! Ach, ich möchte Potsdam! Ja! Potsdam, Potsdam 324 Wormser, Hoflieferant für Uniformen. Hast du? Gott, ich kann doch nicht zaubern, Fräulein. Bitte, Potsdam, Potsdam, Potsdam 324. Rasieren, du bist ja noch nicht mal mit dem Rasieren fertig. Fertig, fertig, fertig. Wie soll ich denn fertig werden? Wenn mich der Worms am Stich lässt, dann muss es eben mit der alten Uniform gehen. Ich kann doch nicht in Unterhosen zum Kaisermanöver. Ich muss doch um Punkt 4. Bitte, Potsdam! Potsdam! Ja, Potsdam 324. Jetzt steht doch nicht hier rum, wasch die Seife ab. Ach, jawohl, Potsdam. Endlich. Ja, hier ist Oberbürgermeister, Bürgermeister Obermüller, Köpenick. Bürgermeister Obermüller, Köpenick. Nein, nein, nein, nein, nein, nicht Spandau. Wie kommen Sie denn auf Spandau? Köpenick. Gib doch mal den Hörer her. Ist dort Wormser, Uniformschneider Wormser in Potsdam? Sie haben mir für spätestens Mitternacht die neue Uniform versprochen. Spätestens Mitternacht haben Sie gesagt. Jetzt ist es 3:30. Sie wissen doch, dass ich um 4 Uhr beim Regimentsstab sein muss. Ich kann doch nicht nackt hinlaufen. Wie können Sie mich nur so im Stich lassen? Ich will... Wie? Ist ja nicht Wormser? Ja, wer ist denn? Wie? Was? Meldet sich nicht? Wieso meldet sich nicht? Was? Mitten in der Nacht? Es ist ja schon hell draußen. Und er hört sowas, meldet sich nicht. Wormser meldet sich nicht. Das hättet ihr gleich sagen können. Mitten in der Nacht. Es ist ja schon hell draußen. Ich muss doch um 4 Uhr rasch. Gib mir den alten Rock, hilf mir hinein. Du bist viel zu dick geworden. Ach, ja, du bist viel zu dick. Ich sag's ja schon immer. Unsinn, der Stoff ist eingegangen. Ich war vor 5 Jahren genau wie heute. So zieh doch fest was an. Geht doch nicht. Du bist zu dick. Herrgott, ich kann's mir doch nicht von den Rippen herunterschneiden. Es geht nicht. Ich muss sofort beim Regimentsadjutanten anrufen. Plötzlicher Herzattack. Nein, Fieber. Bronchialkatarrh oder besser Herz. Ah, Herz ist besser. Nein, du rufst nicht an. Du nimmst dich jetzt zusammen. Versuch's noch mal, ob du sie nicht reinbekommst. Los! Au, au, au, au! Was denn? Au, ich tu dir doch nicht weh. Halt doch mal still da. Da, jetzt ist alles aus. Zerrissen. Es hat geschellt. Warum, sag ich? Warum? Ich geh öffnen! Ja, ja, na, Kinder, wozu die Aufregung? Ich hab ja gewusst, dass es noch klappt. Wormser wird mich doch nicht im Stich lassen, nicht wahr? Gehen Sie mal her, gehen Sie mal her. Hör mal, nicht im Stich lassen? Ist ja unerhört. Die Uniform, die war für spätestens Mitternacht versprochen. Jetzt kommst du in letzter Minute. Nee, Frau, die letzte Minute ist immer die beste Minute. Was hat ihr hier mal auf Mitternacht in Uniform sollen machen? Da hat er doch hier Scheider in Bett gelegen. Ne? Na, was sag ich jetzt, Herr Bürgermeister? Sitze oder sitze nicht? Ach, Männer, Alter, so kannst du dich sehen lassen. Sitz genau. So, fertig. Ich muss rasch machen. Auf Wiedersehen, Martine. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Kommen Sie mit, Wapschke. Nee, nee, nee, ich nehme die Stadtbahn. Viel Vergnügen, Herr Bürgermeister. Danke. Heilen Sie. Ja, danke. Hip, hip. Hurra. Ne? Oh, na, ich kann nicht sagen, nee, Frau, das war ein Stück Arbeit. Um 6 Uhr haben wir angefangen. Und dann die ganze Nacht in eine Schicht. Ohne Abendbrot. Na, aber was tut man nicht alles fürs Vaterland, nicht? Hier, nehmen Sie die alte Uniform gleich mit. Sie ist ursprünglich mal bei Wormser gekauft. Sagen Sie Herrn Wormser einen schönen Gruß. Er soll sie als Anzahlung übernehmend auf der Rechnung abziehen. Die macht auch keinen Belach mehr aufs Butterbrot. Der Herr Bürgermeister hat sie damals schon gebraucht übernommen. Wie bitte? Mein Mann trägt nichts Gebrauchtes. Er ist nur zu dick geworden, sonst wäre sie noch tadellos. Für einen Maskenball, da wird sie vielleicht noch gehen. Auf der 10. Blatt ist Wilhelm Vogt aus der Strafanstalt nach Berlin zurückgekehrt und wohnt zur Untermiete bei seiner Schwester. Sein Schwager Hopprecht ist momentan bei einer militärischen Übung, wird aber zurückerwartet. Er soll Vizefeldwebel werden. Wilhelm Vogt unterhält sich mit einem armen, kranken Mädchen, was ebenfalls zur Untermiete bei Hopprecht wohnt. Sag Onkel Wilhelm. Bist du viel rumgekommen in der Welt? Ja doch, mächtig. Die sesshafte Lebensweise, die hat man nie recht zu ihr gesagt. Ich war in alle 5 Weltteile, weißt du? Und einmal Da bin ich so ja übers böhmische Riesengebirge gewandert. Das ist groß. Herr Hauprecht war mal auf See als Junge. Da haben sie auch einen Sturm gehabt und einen richtigen Nähe. Aber da kann er ja nicht erzählen von. Du erzählst viel besser. Ich hab mir's eben schön ausgemalt im Kopf, weißt du? Du, aber ins Riesengebirge, da musst du mal ruf. Wenn du jetzt gesund wirst, da musst du dir doch erholen. Da zahlt er vielleicht der Kasse was zu und dann gehst du ruf in die Berge. Onkel Wilhelm, da gehen wir hin zusammen. Ja, Kind, das machen wir. Du, ich glaube, da kommen wir nicht mehr hin. Was meinst du? Ins Riesengebirge, da kommen wir nicht mehr hin, wir zwei. Na, wart mal ab, Kind. Das kann man nicht wissen. Also, jetzt... Du gehst nicht fort, bitte. Nee, wo wär ich denn? Ich musste auf die Wohnung passen. Vater Hupprecht ist ja ins Manöver und Marie ist ins Geschäft. Da kennt ich ja nicht weg, nicht wahr? Willst du mir nicht was vorlesen? Bitte schön. Hast du ein Buch oder einen Kalender? Da, hier ist das Buch. Ich habe einen Kritzer mit dem Fingernagel drin gemacht, wo ich zuletzt gestanden habe. In die Geschichte von den Bremer Stadtmusikern. Zeig mal, Grimms Märchen. Da bin ich eigentlich schon zu alt für. Das macht nichts. Ich lese das Buch sehr gerne. Und ich bin ja nun ziemlich ausgewachsen, nicht? Nicht weggehen. Bitte. Kind, ich muss doch, wenn es schellt. Könnte ja was sein. Aber du lässt die Tür offen, nicht? Ja, ja, ja. Wer ist denn da? Wohnt hier der polizeibeaufsichtigte Schuster wieder im Vogt? Ja, warte. Ich mache auf. So, ich bin selber. Unterschreiben Sie mal, ich habe eine Zustellung vom Revier. So. Hast du einen Brief gekriegt? Onkel Wilhelm? Nö, das ist nur eine Schreiberei. Willst du nicht lesen? Das eilt nicht. Das ist langweilig. Ich lese da lieber vor. Also, da weiter, wo du gestanden bist. Wie kann man da lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht, antwortete die Katze. Weil ich nun zu Jahren komme, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als den ganzen Tag nach Mäusen herumjagen, wollen sie mich ersäufen. Ich hab mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich denn hin? Komm mit uns, sagte der Hahn. Etwas Besseres als den Tod werden wir überall finden. Na Kind, was ist denn? Schläfst du? Sie schläft. Da weck doch erst mal den Brief. Ausweisung aus den Bezirken Rixdorf, Reinickendorf, Neukölln, Hohes Lichterfelde, Sie haben sich binnen 48 Stunden im Nicht-Einhaltungsfalle erfolgt Abfuhr per Schub, im Wiederbetretungsfalle Freiheitsstrafe bis zu... Onkel Wilhelm, du liest ja ja nicht. Doch. Doch. Komm mit, sagte der Hahn. Etwas Besseres als den Tod werden wir überall finden. Ich werde mal nachschauen. Ja, Friedrich, du bist... Tag. Tag. Bist du zurück aus dem Manöver? Ja. Na und? Was? Na, wie ist denn mit den großen Adlerkneppen und mit den silbernen Kokarden? Nix ist. Ich war an der Reihe von rechts wegen. Ich hätte unbedingt rankommen müssen. Der Hauptmann hat selbst gesagt, er begreift es nicht. Was denn, Friedrich? Aber komm doch rein in die Stube. Ja, ich hatte gedacht, dass ich diesmal zum Vizefeldwebel befördert werde. Ja, zum Überzähligen natürlich. Na und, Friedrich? Na und. Ist ihm nicht geworden. Da ist eine neue Verfügung rausgekommen. Irgend so eine Etatsverkürzung von oben runter. Die aktiven Militäranwärter kommen zuerst. Von den Reservisten dürfen es nur so und so viele sein. Das ging dann nach dem Datum des Dienstantritts. Kurzum, ich war nicht dabei. Da kannst du doch nichts für, Friedrich. Natürlich kann ich nichts dafür, aber darauf kommst du nun gar nicht an. Ich meine nur, dass sowas nur, dass sowas immer nach Bestimmungen geht, nach dem Papier. Und nicht nach dem Verdienst, nach dem Menschen. Das hat unser Hauptmann auch gesagt. Na nun, kann man nichts machen. Das ist aber schade. Das ist nun wirklich ein Malheur. Ach was. Die Hauptsache ist, dass man gesund bleibt. Ich kann auch so leben. Du warst aber doch an der Reihe. Das war doch dein Recht. Reden wir nicht mehr davon. Ist ja nicht so wichtig. Wichtig. Wichtig ist ja nichts. Dazu ist die Welt zu groß. Aber richtig. Richtig soll's sein. Was richtig ist. Ich meine, was recht ist, das soll auch recht sein. Nicht? Recht ist, was Gesetz ist, Wilhelm. Es geht ja nicht nach dem, was einer möchte. Es ist ja für alle da. Das ist es, Wilhelm. Und wenn einer kaputt geht bei, dann ist er alle. Da hilft kein Recht mehr und kein Gesetz. Bei uns kommt immer noch jeder zu seinem. Denkst du? Da. Lies mal. Ich muss sehen. Ausweisung? Ja, Herrgott, Wilhelm. Hast du denn keine Eingabe gemacht? Zwei. Abschlägig beschieden. Für der erste hatten sie kein Interesse und für der zweite keine Zeit. Ja, wo willst du denn hin, Wilhelm? Ja, nirgends. Mensch, du wirst doch keine Dummheiten machen. Ausgeschlossen. Dummheiten? Ausgeschlossen. Ich wär nur langsam heller, du. Du musst natürlich sehen, dass du im anderen Bezirk einen Aufenthalt kriegst. Oder du musst um einen Pass einkommen bei deiner Heimatbehörde. Danke, das kenn ich schon. Ja, was willst du denn anfangen? Nun mach doch mal keine Sorgen. Ist ja nicht so wichtig. Lach doch nicht immer. Die Sache ist doch ernst. Oh, ich finde das lustig. Die haben sie nicht befördert, mir befördern sie. Sieben das seine, nicht? Ach, sei doch still, Wilhelm. Wenn sowas ist, dann müssen besondere Gründe sein. Das ist halt ein Unglück. Das musst du tragen wie ein Mann. Boah, und das bin ich gewohnt. Aber wo seid ihr hin? Ich hab ja keinen Aufenthalt. Für mir gibt's ja keinen Platz auf der Erde. Da kann ich höchstens in die Luft mitsteigen, ne? Ja, nicht in die Luft, Wilhelm. Zurück auf den Boden, Mensch. Wir leben in einem Staat und wir leben in der Ordnung. Da kannst du ja nicht außerhalb stellen. Da musst du dich wieder reinfügen. Wo rein? In den Staat? In der Ordnung? Ohne Aufenthalt und ohne Pass? Ach, einmal kriegst du es doch. Einmal kommst du ja auch wieder rein. So, und was zeugt denn da drin, ne? Was hilft mir's denn? Da wäre ich noch lange kein Mensch von. Mensch bist du überhaupt nur, wenn du dich in eine menschliche Ordnung stellst. Leben tut auch eine Wanze. Richtig, die lebt, Friedrich. Und weißt du, warum sie lebt? Erst kommt die Wanze und dann die Wanzenordnung. Erst der Mensch, Friedrich, und dann die Menschenordnung. Du willst sie nicht unterordnen, das ist es. Wer ein Mensch sein will, der muss sich unterordnen. Verstanden? Dann muss die Ordnung richtig sein, Friedrich. Und das ist sie nicht. Deine Beförderung, ist das Recht und Ordnung? Und mein Aufenthalt, ist das Recht und Ordnung? Du drehst ja alles um, Wilhelm. Du hast doch zuerst geschlagen, wie das Recht. Und dann hat es dich getroffen. Und das mit der Beförderung, das muss eben sein. Da gibt's keine Beschwerde drüber. Wenn die das so machen, ist es recht. Nee, Friedrich, eben nicht. Ich will's nicht mehr hören, Wilhelm. Ich darf's nicht mehr hören. Ich bin Soldat und ich bin Beamter. Das bin ich mit Leib und Seele, da stehe ich für. Ich weiß, dass bei uns das Recht über alles geht. Ja, auch über den Menschen, Friedrich. Über den Menschen mit Leib und mit Seele. Da geht's rüber und dann steht er nicht mehr auf. Wilhelm, du pochst an die Weltordnung. Das änderst du doch nicht, Wilhelm. Das will ich auch ja nicht, Friedrich. Das kenne ich ja nicht. Da bin ich ja viel zu allein für. Aber wer man nun mal ein bisschen ranhalten will, was die anderen kennen, das kann ich schon lange. Wilhelm, was hast du denn vor, Wilhelm? Was willst du denn anfangen, Mensch? Sprich dich doch aus, Wilhelm. Also, ich hab dich gewarnt. Du bist gut, Friedrich. Du bist ein echter Kerl, Friedrich. Adieu und dank dafür alles. Der Mensch ist ja gefährlich. Hoffmann ist weitergewandert. Wormser hatte sie noch mit auf dem Maskenball, dann kam sie zum Trödler Krakauer in die Kanonierstraße. Hören Sie mal zu, was Wilhelm Vogt in den seinen Laden macht. Sally, Sally, bring die neue feine Uniform. Die ist nobel, mein Herr, die ist haltbar, die ist auch echt. Ich brauch sie für einen Maskenball. Ihre Sache, mein Herr, Ihre Sache. Bei uns in der Kanonierstraße können sie alles haben, da fragt sie keiner wozu. Komm, Sally, komm, gib sie her. Da, schauen Sie sich an, den Glanz, die Noblesse, das Material. Ist sie nicht ihr Wunder? Ich sag Ihnen, jeder Soldat wird sie grießen, so echt ist sie. Sehen Sie hier innen das Firmenschild, sie ist von A. Wormser, königlich preußischer Hoflieferant Potsdam. Ich weiß nicht, ob ich soll. Sie wissen mich. Wer ich Ihnen was sagen, ich weiß was für Sie, nehmen Sie was anderes. Müssen Sie gehen als Hauptmann? Auf den Maskenball, da will man sich amüsieren. Als Hauptmann werden Sie sich nicht amüsieren, da wird man Sie gleich erkennen, wird man sagen, so sieht der Hauptmann nicht aus. Hören Sie auf mich, nehmen Sie was Historisches, da hätte ich die schönsten Sachen. Was Historisches kann ich nicht brauchen. Mein Herr, wenn man will, einen guten Eindruck machen, ist immer besser was Historisches. Nee, ich nehme Sie doch. Gemacht, das ist ein Wort. Recht haben Sie, Hauptmann, Offizier ist doch immer das Beste. Habe ich recht? Auf die eine Achselklappe fehlen Stern. Als Hauptmann, da habe ich 2 Sterne, sonst wäre es ja ein Oberleutnant. Und die Gardelitzen, die sind ganz verschabt am Rand. Stern können Sie extra haben und die Litzen lassen Sie ein bisschen säumen zu Hause von der Frau Hauptmann oder der junge Töchterlich. Was soll's denn kosten? Kosten, das kann man nicht kosten nennen, Herr Hauptmann. Das ist eine Occasion, eine Gelegenheit. Das ist eine freudige Überraschung. Das sind überhaupt keine Kosten. Für mich sind es Unkosten, für Sie ist es eine Kapitalsanlage. 20 Mark, Stickelchen. Nee. 18? Mhm. 17, Herr Hauptmann, 17 ist er wahr. 15, ach, da müsste ich aber noch eine Feldbinde zu kriegen und eine Mütze und ein paar Anschnallspuren, ein Säbel auch zum Unterschnallen. Herr Hauptmann, Sie bringen Jammer und Armut über mein Haus. Also gut. Reden Sie nicht, ich gebe sie Ihnen für 15, weil Sie es sind. Aber für den Säbel und für die Sporen müssen Sie noch 3 Mark zulegen. Soll ich den Säbel gleich zupacken? Zeigen Sie mal her. Hat er einen Jadestern? Herr Hauptmann, denken an alles. Bitte schön, Herr Hauptmann. Marke 1A mit dem Stern. Ist gut. Mal rasch alles einpacken. Darf ich um Kasse bitten, Herr Hauptmann? Hier haben Sie 18 Mark. Verdammt teuer, Ihr Geschäft. Danke, Herr Hauptmann, wenn Sie wieder was brauchen. Ich sag Ihnen, Sie haben nicht gekäuft, Sie haben geerbt. Geben Sie her. Herr Hauptmann, im Moment, Herr Hauptmann. Wollen Sie nicht der Frau Hauptmann was bringen für einen Maskenball? Eine hübsche Larve, einen seidenen Domino? Halten Sie mich nicht auf. Ich muss in den Dienst. Adieu, Herr Hauptmann. Viel Vergnügen, Herr Hauptmann. Auch, Herr Hauptmann. Mit der 12. Blatt begeben wir uns auf den schlesischen Bahnhof. Wilhelm Vogt verschwindet in diesem Moment mit einer Pappschachtel, in der die Uniform ist, stracks hinter der Tür, wo WC drauf geschrieben steht. Auf dem Perron unterhalten sich 2 Beamte. Kein Steckenpferd. Das habe ich mir alles genau ausgerechnet. Unser Berliner Eisenbahnkopfnetz läuft in 8 Hauptrichtungen auseinander. Außerdem aber haben wir 16 Nebenrichtungen für die Kleinbahnen und die Vororte. Ja, dann denken Sie doch mal nach. 15 Hauptblockstellen für 26 Gleichstellungen. Das ist doch viel zu wenig. Die Verwaltung überlegt sich sowas immer erst hinterher, wenn mal ein Unglück passiert ist. Aber ich sage Ihnen, man müsste nur... Entschuldigen Sie mal einen Moment. Oh, wenn ich so früh aufstehe, dann geht's immer nicht. Und nachher muss ich da ganz plötzlich... Ich muss mal rasch verschwinden. Bleiben Sie doch mal einen Moment. Das elektrische System in allen Ehren. Aber schließlich kann mal ein Kurzschluss sein. Und was dann? Im Grunde sind wir immer auf menschliche Leistungen angewiesen. Besetzt. Ja, und deshalb bin ich der Ansicht, es müssen 5 neue Blockstellen her. Die Anzahl der Weichensteller muss erhöht werden und die Dienststunden verkürzt. Na, sonst gibt's mal ein Malheur. Naja, das mag ja alles stimmen, aber da dringen Sie doch nicht mit durch. Da dring ich nicht durch mit? Da dring ich nicht durch. Das ist doch ganz einfach, Menschenskind. Nehmen wir doch mal die Städte Berlin-Spandau, Berlin-Stahnsdorf, Berlin-Köpenick. Donnerstag. immer noch besetzt. Die Hauptsache ist doch die Personalfrage. Einen Augenblick noch, und passen Sie doch mal auf. Nun wird's mir aber zu bunt. Herrgott, wer scheißt denn hier so lange? Oh, entschuldigt. Haben Sie gedient? Jawohl, Herr Hauptmann. Dann werden Sie auch gelernt haben, sich zu beherrschen. Wo haben Sie gedient? Beim 6. Schlesischen Infanterieregiment Prinz Joachim Albrecht, 1. Bataillon und 3. Kompanie. Dann warten Sie mal einen Moment. Hey, Dienstmann, kommen Sie mal her. Zum Befehl, Hauptmann. Nehmen Sie mein Paket da raus und tragen Sie es zur Handgepäckbewahrung. Marsch, kommen nach. Zum Befehl, Hauptmann. So, jetzt können Sie austreten. Das nächste Mal nehmen Sie mal ein bisschen zusammen. Zu Befehl, Hauptmann. Blatt zieht Wilhelm Vogt aus dem bisherigen der Konsequenz. Er erscheint mit militärischer Macht auf dem Rathaus in Köpenick. Was ist denn da los? Die Wache zieht auf? Hier ist doch keine Wache. Ja, das ist ja... Das ist ja ernst. Sind Sie die einzige Wache hier? Zubehörde, Hauptmann. Soll der Kern Inspektor rufen? Zunächst nicht. Hat das Rathaus außer dem vorderen und dem rückwärtigen noch einen dritten Ausgang? Durch den Ratskeller, Hauptmann. Sonst gehen. Gut. Der erste Mann bleibt am Haupteingang. Der zweite besetzt das Rückportal. Der dritte den Eingang zum Ratskeller. Es verlässt oder betritt kein Mensch das Rathaus ohne meine persönliche Erlaubnis. Belagerungszustand. Eingänge werden geschlossen. Die anderen folgen hier. Freider! Herr Hauptmann! Lass antreten! Jawohl, Herr Hauptmann! Antreten! In Reihen gesetzt! Rechtsweg! Marsch! Und nur zu Ihnen. Wer sind Sie? Ich heiße Kilian, Sekretär. Haben Sie gedient? Zu Befehl, Hauptmann. Dann führen Sie mich mal zum Amtszimmer des Bürgermeisters. Zu Befehl, Hauptmann. Herr Bürgermeister! Herr Bürgermeister! Ja, was soll denn das heißen? Wieso können Sie hier einfach ohne anzuklopfen? Freimann, Feuerwehr, der Gefreite als Ordnanz. Die anderen bleiben vorläufig auf dem Gang zur Verfügung. Mein Platz hier. Sind Sie Herr Bürgermeister von Köpenick? Allerdings, ja, was soll denn das? Auf allerhöchsten Befehl seiner Majestät des Kaisers und Königs erkläre ich Sie für verhaftet. Ich habe Auftrag, Sie sofort auf die neue Ware nach Berlin zu bringen. Machen Sie fertig. Das verstehe ich nicht. Das muss doch ein Irrtum sein. Wieso denn überhaupt? Wieso? Genügen Ihnen die Soldaten nicht? Ja, aber es muss doch ein Grund vorliegen. Können Sie mir denn nicht... Sie werden schon wissen. Ich habe nur Befehl. Das ist aber doch stark. Ich lasse mich hier nicht Hat einfach... Haben Sie gedient? Jawohl, ich bin Oberleutnant der Reserve. Dann wissen Sie doch, dass jeder Widerstand nutzlos ist. Befehl ist Befehl. Hinterher können Sie sich beschweren. Ja, ich habe aber doch gar keine Ahnung... Tut mir leid, ich auch nicht. Freider? Jawohl, Herr Hauptmann. Schauen Sie mal nach, was der Polizeiinspektor macht. Nebenan, Zimmer 12. Zu Befehl, Herr Hauptmann. Herr Bürgermeister. Wer hat die Stadtkasse unter sich? Der Stadtkämmerer Rosenkranz. Ich möchte aber sehr bitten... Danke. Sie? Jawohl, Hauptmann. Wie heißen Sie? Kilian, Hauptmann. Hol Sie einmal her. Der steht schon im Vorzimmer, Hauptmann. Herr Stadtkämmerer, reinkommen. Haben Sie hier gedient, Herr Jawohl, Stadtkämmerer? Hauptmann. Leutnant der Reserve im 2. Nassauischen Feldartillerieregiment Nummer 27 Oranien. Danke. Leider muss ich auch Sie vorläufig in Haft nehmen und auf die neue Ware in Berlin bringen. Sie machen sofort einen vollständigen Kassenabschluss, den ich kontrollieren werde. Zu Befehl, Hauptmann. Ich muss mich zu diesem Zweck in die Stadtrentatur in den Kassenraum begeben. Bitte Gehorsams- und Passiererlaubnis. Sie bekommen natürlich eine Ware mit. Erlauben Sie mal, Herr Stadtkämmerer. Wie kommen Sie eigentlich dazu, hier ohne weiteres zu kapitulieren? Sie haben in diesem Hause ohne meinen Befehl keinen Abschluss zu machen. Noch bin ich nicht abgesetzt. Aber verhaftet. Verzeihung, Herr Hauptmann, ich dachte wenigstens... Das geht nicht so einfach. Ich verlange die Bestellung eines Vertreters. Die Stadtkasse kann nicht ohne Beschluss der Verwaltung... Die Verwaltung der Stadt Köpenick bin ich. Herr Bürgermeister ist ganz einfach mein Gefangener. Herr Stadtkämmerer, führen Sie meine Anweisung aus. Selbstverständlich, Herr Hauptmann. Ein Mann vor Gewehr begleitet Herrn Stadtkämmerer in die Rentantur. Gib ihm 10 Minuten. Reicht das? Ich werde mich beeilen, Herr Hauptmann. Danke. Gefreiter, was ist mit dem Polizeiinspektor? Schläft, Herr Hauptmann. Wieso schläft er? Liegt er? Sitzt Herr Hauptmann hinterm Amtstisch, schnarcht mächtig. Da wird er geweckt. Holen Sie sofort bei. Zu Befehl, Hauptmann. Herr Hauptmann, Ihr Vorgehen wird nicht ohne parlamentarische Folgen bleiben. Ich bin Mitglied der Fortschrittlichen Volkspartei. Das interessiert mich nicht. Ich befolge nur meinen Befehl. Ich füge mich der Gewalt, Herr Hauptmann. Aber die Sache wird sich aufklären. Was hier vorgeht, geschieht auf Ihre Verantwortung. Ja, richtig. Auf meine Verantwortung. Das geht doch nicht. Man kann doch nicht einfach mit Bajonetten. Na, endlich, der Herr Polizeiinspektor. Sagen Sie mal, wie kommen Sie eigentlich dazu, in Dienst zu schlafen? Werden Sie dafür von der Stadt Köpenick bezahlt? Nein, Herr Hauptmann. Das will ich auch meinen. Bringen Sie mal gefälligst Ihre Kleider in Ordnung. Herr Bürgermeister, haben Sie den Wunsch, soll ich Ihnen eine kleine Stärkung bringen lassen? Nein, danke. Ich möchte nur, wenn ich bitten darf, meine Frau benachrichtigen. Haben Sie Dienstwohnung? Ja, gleich nebenan. Kilian, holen Sie mal die Frau Bürgermeister rüber. Trapp, trapp, los, wir bleiben nicht mehr lange. Zu viel, Hauptmann. Sagen Sie mal, wer hat denn die Passabteilung unter sich? Wir haben hier keine Passabteilung. Das ist nur in Kreisstädten auf dem Landratsamt. Ach so. Ja, natürlich. Das hätte ich ja ganz vergessen. Na, darauf kommt es nur auch nicht mehr an. Ja, um Gottes Willen, was ist denn passiert, mein armer Mann? Bitte, bitte, Mathilde. Hey, Frau, ich bin für mal zum Verzeihung. Ich habe den höchst unangenehmen Auftrag, Ihren Gemahl nach Berlin auf die neue Ware zu bringen. Geh ja, kommen Sie mal mit. Inspektionsgang machen. Zu hören. Was ist denn um Gottes Willen? Du kannst doch nicht einfach so da sitzen. Was soll ich denn machen? Du siehst ja, ich habe alles versucht. Ich lehne jede Verantwortung ab. Ja, aber weißt du denn gar nicht... Aber das kann doch nicht stimmen, Oskar. Stimmen? Das kann sich nur um eine infame Verleumdung handeln. Hat dir denn der Hauptmann gar nichts gesagt? Kann er denn das? Der Mann tut nur seine Pflicht. Hat einfach Befehl. Sie, Herr Soldat, was ist denn das für ein Herr Hauptmann? Ist er von einem Stab oder Gerichtsoffizier? Weiß ich nicht. Aber wenn Sie unter seinem Kommando stehen, dann müssen Sie doch wissen, wo er her ist. Nein, weiß nicht. Sind wir gekommen von Schwimmschulenwache Blitzensee, hat uns Herr Hauptmann angehalten auf Straße, abkommandiert zu besonderer Aktion in Köpenick. Sonst weiß nicht. Ja. Ja. Ja, was hat er dir denn für eine Legitimation vorgezeigt? Oskar. Legitimation? Ja. Ja, gar keine. Na, er ist doch Hauptmann. So. Und du lässt dich hier einfach ohne Legitimation verhaften. Ohne Ausweis, ohne Haftbefehl. Und wenn es nun ein Irrtum ist? Wenn er vielleicht ganz jemand anderen verhaften soll? Das ist ja ausgeschlossen. Der Mann weiß genau, was er will. Aber du nicht. Leider nicht. Telefonier doch rasch mal zum Kreisamt Teltow oder zum Landrat. Ja, das könnte ich wirklich. Das heißt, falls man dort überhaupt im Bilde ist. Aber überleg doch nicht lange, telefonier. Nein, das kann ich nicht leiden. Zwei geschlossene Waren requirieren lassen. Sie können im Hof einsteigen, damit kein Aufsehen entsteht. Der Wachtmeister wird den Transport führen. Zu Befehl, Herr Hauptmann. Herr Hauptmann, haben Sie eine Legitimation? Ich verlange auf der Stelle Ihre Legitimation zu sehen. Genügen Ihnen nicht die Bajonette vor Ihrer Tür? Bitte keine Widerrede. Sie sind doch Soldat. Sie wissen doch, dass ein Kommando vor Gewehr absolute Vollmacht bedeutet. Siehst du, Mathilde. Herr Hauptmann, melde Gehorsamskassenabschluss beendet. Hier sind die Kassenbücher und hier die gesamten flüssigen Gelder. 4.042 Mark 50 Pfennige. Danke. Ich nehme das Geld mal vorläufig in Verwahrung. Wird ja in Ordnung sein. Ich werde mal Stichproben. Dann sagen Sie mal, da steht ja 4.042 Mark 90 Pfennige. Und was Sie abliefern, das sind doch nur 4.042 Mark 50. Wie kommt das? Ja, verzeihen Sie, Herr Hauptmann, in der Eile, wir haben alles umgedreht. Es blieb trotzdem leider eine Differenz von 40 Pfennigen. Ich bitte zu Ja, Grund, gut, ich bin ja kein Pedant. Aber ich muss das natürlich vermerken, sonst glaubt man womöglich, ich hätte mir 40 Pfennige eingesteckt. Aber Hauptmann, Hauptmann, die Wagen sind vorgefahren. Die Frau Bürgermeister sitzt schon drin. Dann führen Sie beiden Herren runter und fahren Sie los. Sie wissen ja, neue Ware, Berlin. Zu wieder, Hauptmann. Herr Hauptmann, können Sie sich ganz auf mich verlassen. Gut. Herr Bürgermeister, Herr Stadtgeber, links um, vorwärts, Marsch. Los, Mittel anziehen, vorwärts. Na, die hat wenigstens einen Spaß bei Ihnen. Sein Bürgermeister führt hier nicht alle Tare ab. Weiter? Herr Hauptmann. Die Aktion in Köpenick ist beendet. In einer halben Stunde ziehen Sie die Wachen ein, marschieren zum Bahnhof, fahren nach Berlin, melden Sie auf der neuen Wache von Köpenick zurück. Zu Befehl, Herr Hauptmann. Sagen Sie, Herr Leutnant, zwar recht so, es hat alles ordentlich geklappt. Jawohl, Herr Hauptmann. Ja, haben Sie Geld für die Rückfahrt. Vom Rest, da kaufen Sie in der Bahnhofswirtschaft jedem Mann ein Bier und eine Bockwurst. Danke, Herr Hauptmann. Tag. Wir kommen auf die letzte Seite von unser deutsches Märchen. Die letzte Seite lesen wir mit eben heiteren und eben nassen Ohren. Hoffentlich gefällt sie Ihnen, womit ich mir ergebenst von Sie verabschiede. Nee, ich habe da eine andere Theorie. Ich bleibe dabei, wir müssen den sogenannten Hauptmann von Köpenick unter gedienten Soldaten oder sogar geschassten Offizieren suchen. Ein anderer bringt das gar nicht fertig. Wir sollten die ganze Sucherei aufstecken, Herr Kriminalkommissar. Dabei können wir uns höchstens blamieren. Nee, Herr Inspektor, da kann ich nicht mit. Für mich ist das Prestigefrage. Wenn ich mit so einer Sache betraut bin und kann sie nicht lösen, wozu bin ich denn kaiserlicher Polizeioffizier? Der Kaiser ist gar nicht so scharf auf die Sache. Im Gegenteil. Haben Sie den Geheimbericht nicht gelesen? Gelacht hat er, wie man es ihm vorgetragen hat. Und stolz war er noch drauf. Mein lieber Jago hat er zum Präsidenten gesagt, da kann man sehen, was Disziplin heißt. Kein Volk der Erde macht uns das nach. Na, da haben sie es. Der hat gut lachen. Meine Karriere ist futsch, wenn ich nichts erreiche. Herein! Wir haben ihn. Er ist eben in der Passabteilung verhaftet worden. Ach was, das ist nur die 40. Verhaftung. Er hat aber schon gestanden. Geständnisse habe ich dutzendweise hier liegen. Da könnt ruhig noch ein paar zu. Wo steckt er denn? Drunten im Untersuchungsraum. Soll er vorgeführt werden? Rasch, rasch. Ja, machen Sie sich nur keine Hoffnung. Ausgerechnet in der Passzentrale. Der Kerl wird doch nicht so dumm sein. Wie kommen die überhaupt dazu? Das wäre ja ein starkes Stück. Ist doch unser Ressort. Herein. Meine Herren, ich bringe Ihnen den Hauptmann von Köpenick. Sie brauchen ihn nur zu verhaften. Der? So sehen Sie aus. Na, wie kommen Sie denn darauf, dass er das sein soll? Er hat's ja selbst erklärt. Nee, also der schon gar nicht. Ja, erzählen Sie mal. Also, um 11.30 Uhr meldet sich dieser Mann in der Passzentrale und macht eine höchst merkwürdige Erklärung. Er sei der vorbestrafte Wilhelm Vogt und brauche unbedingt einen Pass. Wenn ich ihm verspreche, dass er später einen Pass bekommt, er sagte ausdrücklich später, dann könne er mir den Hauptmann von Köpenick zur Stelle schaffen. Na, hab ich mir gedacht, versprechen kann man alles, zunächst mal den Mann zum Reden bringen. Das hätten Sie nicht tun dürfen. Einfach verhaften. Wenn er was Zweckdienliches weiß, dann ist es ja seine Pflicht, es anzugeben. Dafür hat er gar nichts zu verlangen. Und überhaupt ist das unser Ressort. Was hat denn das mit Passgeschichten zu tun? Also bitte, ich habe mich nicht in Ihr Ressort gedrängt. Sie hätten ihn ja längst verhaften können. Der Mann läuft ja seit 14 Tagen frei in Berlin herum. Zur Sache, zur Sache. Naja, also, ich habe ihm halt den Pass versprochen. Ich dachte, dann war das eben ungültig. So, den Pass werde ich dann später erheben. Nun nehmen Sie mal erst mal fest, ich bin es selber. Hat er wörtlich gesagt. Blödsinn, Interessantmacherei. Der will ein paar Tage unter Dach bei dem kalten Wetter. Ja, dachte ich auch. Sie wollen der Hauptmann von Köpenick sein, sage ich zu ihm. Und wo ist die berühmte Uniform? Die liegt im schlesischen Bahnhof Handgepäck auf Bewahrung, sagt er, und gibt mir Schein mit der Nummer. In eine große Pappschachtel wäre sie. Na, ich habe gleich mal hingeschickt. Nun, was halten die Herren von der Sache? Können Sie beweisen, dass Sie der Hauptmann von Köpenick sind? Nee, das kann ich nicht. Das müssten ja Sie kennen. Ich bin ja kein gelernter Kriminal. Halten Sie einen Schnabel. Eine Frechheit, sowas. Eine reine Bluff. Sie werden ja sehen, was da am schlesischen Bahnhof... Hier Zimmer 1B. Was? Ja, das ist ja... Ja, sofort! Sofort herbringen, per Auto! Sie haben die Uniform. Also, wir müssen ihn sofort... Ich übernehme selbst das Verhör. Ich danke Ihnen, Herr Kollege. Wenn Sie die Güte haben, den Chef zu benachrichtigen. Gern. Ich werde mal raufgehen und werde ihn schon vorbereiten. Aber tun Sie ja nicht so, als ob das Ihr Verdienst wäre. Ist ja der reine Zufall. Selbstverständlich, Herr Kollege. Ich gratuliere Ihnen zu diesem ungewöhnlichen Zufall. Na, mein lieber Freund, da kommen Sie doch mal ein bisschen näher. Ja? Setzen Sie sich mal. Ja. Na, nun sprechen Sie sich mal in aller Ruhe aus. Sie haben uns doch gewiss recht viel zu erzählen. Brauchen Sie? Nee, danke. Herr Oberwachtmeister, holen Sie mal rasch eine halbe Flasche Portwein aus der Kneipe nebenan. Ja? Lassen Sie für mich anschreiben. Also, Sie heißen dem Protokoll nach Wilhelm Vogt. Mhm. Wie alt sind Sie denn? Ich sehe den 57. Aha. Und da sehen Sie einer doch wohl unvermeidlichen Freiheitsstrafe so ruhig ins Auge? Warum nicht? Das geht vorüber, das bin ich ja gewohnt. Aber das Rumlaufen ohne Pass und das Versteckspiel und die ganze Schinderei, das kann ich nur nicht mehr mitmachen, das kann ich nicht mehr. Ja, aber ja, Sie hatten noch das Geld. Über 4.000 Mark. Das ist doch eine ganze Menge. Das habe ich bei mir. Da ist es. Allerdings nicht mehr ganz vollzählig. Ich musste ja leben und ich habe auch ein paar neue Stiefel gebraucht. Im Ganzen habe ich 83 Mark entnommen. Der Abrechnung liegt bei. Das sagen Sie mal, da hätten Sie doch weit mit reisen können. Und wenn es denn alle ist, dann stehe ich wieder da. Über die Grenze wäre ich mit dem Geld schon gekommen. Aber den kann ich nicht mehr zurück und muss meine fremde Erde begraben lassen. Nee, nee, einen Pass will ich und dann will ich meine Ruhe. So, er ist dabei. Soll ich gleich aufkochen, Herr Inspektor? Natürlich. Der Vogt muss sich doch mal ein bisschen stärken auf den Schreck. Ich bin ja auch nicht verschrocken. Ich hatte mir das genauso vorgestellt. Nur, dass die Herren so freundlich mit mir sind, das bin ich nicht gewohnt. Aber mein guter Vogt, das ist doch selbstverständlich. Hier wird doch keiner gebissen. Na, na. So, komm her, da trinken Sie mal. Ich will kein Spielverderber sein. Wo ist der Inspektor? Wo ist er? Ah, jawohl, Herr Direktor, das ist er. Übrigens ein reizender Mensch. Er sagt uns alles ganz offen. Ich habe ihm mal eine kleine Stärkung zukommen lassen. Hm. Na, nun erzählen Sie mal dem Herrn Direktor, mein lieber Vogt, wie Sie überhaupt zu der ganzen Sache gekommen sind. Das ist doch ganz einfach. Da brauchte ich nicht erst kommen. Das kam gewissermaßen zu mir. Ja, aber wie kommen Sie denn auf die Idee, als falscher Hauptmann so ein Ding zu drehen? Oh, das ist doch ein Kind, das man bei uns mit dem Militär alles machen kann. Das habe ich immer gewusst. Ausgerechnet in Köpenick. Wie kommen Sie denn gerade nach Köpenick? Das war das nächste auf der Bahnstrecke. Aber das war ein Fehler von mir. Da gibt's nämlich keine Passabteilung in Köpenick. Nun sagen Sie mal, woher hatten Sie denn das alles? Ich meine, das ganze militärische Kommando, das hat doch alles bis ins Kleinste geklappt. Wissen Sie, Herr Direktor, das ist weiter nichts. So eine Uniform, die macht das meiste ganz von alleine. Und in Zuchthaus Sonnenburg, da haben wir in den Freizeiten immer die Felddienstordnung zu lesen gekriegt. Und das Exerzierreglement. Und da hatte ich mal immer sehr viel interessiert. Und da hatten Sie gar nichts weiter vorbereitet? Da sind Sie ganz einfach hingegangen und haben auf der Straße die erste beste Wache angehalten. Und sind damit nach Köpenick gefahren? Ich hab mal die Uniform angezogen und den habe ich mir einen Befehl gegeben und dann bin ich losgezogen und hab ihn ausgeführt. Glück haben Sie gehabt, das muss ich sagen. Das gehört zur Kriegsführung, Herr Direktor. Glück ist der erste Fordernis der Feldherrnjahre, hat Napoleon gesagt. Ja, an Ihnen ist ja nun wirklich ein kleiner Napoleon verloren gegangen. Na, trinken Sie nur. Danke, danke. Ich spür's schon ein bisschen, aber das schmeckt außergewöhnlich gut. Das kenne ich mal direkt angewöhnt. Wenn Herr Hauptmann nur mit uns zufrieden sind. Das will ich. So gut ist man noch nie gegangen auf den Abend. Sonst haben sie mal immer eingesperrt oder rausgeschmissen. Ja? Die Uniform ist zur Stelle. Reinbringen! Die müssen wir sehen. Wo hatten Sie die eigentlich her? Aus der Kanonierstraße von den Kleiderjuden. Ehemals Judestück von A. Wormser, königlicher Uniformschneider, Potsdam. Aber die habe ich gekauft. Das ist mein rechtmäßiges Eigentum. So? Da hat sich aber keiner gemeldet, trotz unserer Anschläge. Die haben sie wohl umsonst gekauft, was? Mein lieber Herr, ich habe in meinem Leben noch keinem Mitmenschen was weggenommen. Ich habe immer nur mit der Behörde gekämpft. Tatsächlich, ein echter Garderock. Von der Potsdamer Firma Wormser. Ja, tüchtiges Alter hat sie auf dem Puckel. Aber für ihre Jahre ist er noch ganz tauglich, was? Hören Sie mal. Ziehen Sie sie mal an. Wollen Sie? Hm? Nur ein Rock, das sie nicht. Hm? Der Rock und die Mütze. Das möchte ich doch mal sehen. Ja, wenn es Ihnen vergnügen macht, können Sie noch mal anziehen. Geben Sie mal her. Darf ich helfen, Herr Hauptmann? Nee, danke, danke, das geht schon. Das ist ja großartig. Das fährt einem in die Knochen. Da steht man von selber stramm, was? Danke, lassen Sie rühren. Verzeihung, Herr Direktor. Ich hätte eine Bitte. Natürlich, was denn? Sagen Sie nur. Kann ich vielleicht mal ein Spiel haben? Ich hab mal nämlich noch nie in Uniform gesehen. Noch nie? Ja, das ist ja fabelhaft. Haben Sie gar keine Probe gemacht vorher? Nee, da war kein Spiegel drin, wo ich mal umgezogen habe. Rasch, ein Spiegel, den großen aus der Garderobe. Na, Sie werden staunen. Na, da muss ich mal nur erst mal stärken vorher. Darauf muss ich mal vorbereiten. Meine Herren, das ist die schönste Stunde meiner 30-jährigen Dienstzeit. Hier ist der Spiegel. Da, stellen Sie ihn hin. So, Herr Hauptmann, nun schauen Sie sich mal an. Da kriegen Sie Respekt vor sich. Was denn? Der Zoll? Ich bin noch ganz unrasiert. Der Mütze ist doch viel zu groß. Die Uniform sitzt doch gar nicht. Nun kick doch bloß mal den Rock, wie der um mich rumschlottert. Der Kragen ist auch viel zu weit. So kann doch nie ein Hauptmann aussehen. Und das hat ein Mensch gelobt. Unmöglich! Unmöglich! Der Hauptmann von Köpenick. Hörspiel nach dem gleichnamigen Schauspiel von Karl Zuckmeier. Es wirkten mit als Sprecherinnen und Sprecher in ihren Rollen Heinz Schimmelpfennig, Ansager, Ernst Sladek, Wilhelm Vogt, Kurt Lieck, Oberwachtmeister, Max Meirich, Wapschke, Hans Bernhard, von Schletto, Horst Beilke, Wormser, Wolfgang Golisch, Kalle, Alexander Sawatzki, Kellner, Margot Müller, Plörösenmieze, Günter Gube, Jelinek, Wolfgang Regentrup, Gardegrenadier, Ernst Ehlert, Schutzmann, Wolfgang Janach, Knell, Paul Dettel, Arbeitssuchender, Georg Lehn, Delzeit, Gefreiter, Alois Garg, Obermüller, Arno Ebert, Gefängnisdirektor, Hans Günther, Bulke, Rudolf Köppler, Putnitzki, Stefanie Wiesand, Frau Obermüller, Evelyn Siebert, Mädchen, Walter Kiesler, Hopprecht, Kurt Ebbinghaus, Krakauer, Bernd Schorlemmer, erster Beamter, Johannes Sendler, zweiter Beamter, Georg Michael, Dienstmann, Hans Timmerding, Kilian, Alexander Hegart, Rosenkranz, Hans Günther, Kommissar, Benno Schur, Stutz, Ernst Kiefer, Inspektor, Wolfgang von Rothberg, Passkommissar, Klaus Friedrich, Polizist, Otto Ernst Lund, Direktor, Heinz Born, Polizeiinspektor, sowie das SWF-Rundfunkorchester unter der musikalischen Leitung von Gustav Görlich. Technische Realisierung Friedrich Wilhelm Schulz, Komposition Karl Tschucker, Hörspielbearbeitung und Regie Karl Peter Bilz, Produktion Südwestfunk 1951. Absage SWR, Johannes Wördemann. Redaktion SWR, Manfred Hess.